20 Uhr. Guten Abend, Radio Ladies First aus Baden-Baden. Das Wetter für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Elsass kurz und bündig. Temperaturen bei 0 Grad, leichter Dauerfrost. Dienstag wechselnd bewölkt, weiterhin Dauerfrost. In Forst bei Bruchsal direkt am Beachclub ab Freitag, den 26. Februar, Musikzirkus mit echten Zirkusnummern und Musik in allen Richtungen im Zirkuszelt. Mittwoch Rock und Pop, Donnerstag Rock und Oldies, Freitag Kuschelrock, Samstag Dancefloor, Sonntag ab 14 Uhr Hits for Kids mit freundlicher Unterstützung der Privatbrauerei Palmbräu Eppingen. ProMedia, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Radio Ladies First aus Baden-Baden. Zurzeit keine Verkehrsmeldungen. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinn-Show. Charlie ist halt wieder im Radio. Oh, Charlie. Nacht, Gemma. Hallo, heute am Rosenmontag. Tja, wir grüßen alle, die auf dem Weg in die Tausende von Rosenmontagsbällen sind. Auch natürlich die zu Hause. Heute haben wir wieder ein Gewinnspiel. Und Stimmung. Danke. Du sag mal, Karl-Heinz, was hast du eigentlich letztens deiner Frau zum Geburtstag geschenkt? Wieso? Ich suche ein Geschenk für meine Frau, mir fällt keins ein. Ich habe ihr eine Mikrowelle geschenkt. Und wie ist sie damit zufrieden? Die geht da völlig drin auf. Radio 13, hier aus dem närrischen Studio. Und zwei, drei. Ja, wenn man so eine Musik hört, ist alles wieder gut, ist alles wieder gut. Ja, wenn man so eine Musik hört, ist alles wie geduld, wie geleckt. And in other news, early reports in WDAI for Chicago and from Chicago. Is anybody out there? Radio Ladies First. Radio Ladies First. Ladies First. To the best radio station in town. Nobody gives you more music. Radio, it's crazy. Radio, it's cool. 20.17 Uhr, Nachtschwimmer. Heute Morgen in einer Buchhandlung. Kommt einer rein, ich möchte gern das Buch Der Mann, das überlegene Geschlecht, sagt er zu der Verkäuferin. Erwiderte die Verkäuferin, utopische Romane finden Sie im zweiten Stock. Das ist ja wieder der Hammer. Ganz neu von Master Boy, Living on Video, 20.22 Uhr. Anrufe bekommst du da? Ich dachte, das ist Hollywood. Discovered Germany's most successful word, guile. We're so guile, you're so guile. geil. Everybody's geil. Geil. Everybody's geil. Geil. Everybody's geil. Geil. Everybody's geil. Geil. Everybody's geil. Geil. We're so geil. You're so geil. I'm so geil. Geil. We're so geil. You're so geil. I'm so geil. Geil. Everybody's geil. Geil. Everybody's geil. Geil. Everybody's geil. Geil. Everybody's geil. Geil. Everybody's geil. Geil. Everybody's geil. Geil. Tja, das ist die erste Platte, wo uns Dischjockeys mal ins Wort genommen hat. Der Dischjockey ist geil. Habt ihr es gehört? Das kommt da drauf. You are Dischjockey. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hier ist die 100,4. Heute am Rosenmontag. Dem dreh ich jetzt den Kragen ab. Nach einem verdammt harten Ritt, ein verdammt gutes Programm. Den Kanal, wir haben den Kanal, noch lange nicht von Polaia. Alle Möpse beißen, jetzt trinkt man noch eine Flasche Wein. Hey. Holla, hi, holla, ho, holla, hi, ja, ho. Bier her, oh, ich fall um. Immer einsteigen zur Löwentour auf der Riesenschaukel. Jawohl, meine Herren, meine Damen und Herren, Nachtschwärmer, jawohl. ProMedia, Mittelbahns größte Hi-Fi-Stereo-Auswahl in Offenburg mit dem Verkehrsservice. 20 Uhr und 31 Minuten, Radio Ladies First aus Baden-Baden. Zurzeit keine Verkehrsmeldungen. Neueröffnung in Forst bei Bruchsal, direkt am Beachclub. Ab Freitag, den 26. Februar, Musikzirkus mit echten Zirkusnummern und Musik in allen Richtungen im Zirkuszelt. Mittwoch Rock und Pop, Donnerstag Rock und Oldies, Freitag Kuschelrock, Samstag Dancefloor, Sonntag ab 14 Uhr Hits for Kids mit freundlicher Unterstützung der Privatbrauerei Palmbräu Eppingen. Radio Ladies First auf 100,4. Wir suchen suchen erfahrene Telefonmarketing-Mitarbeiter auf nebenberuflicher Basis. Sie sollten Erfahrung im Telefonverkauf haben und sich den Erfolg zutrauen. Rufen Sie an 07229 30 77 00. 07229 30 77 00. Mitarbeiter von Radio Ladies First sucht Wohnung in Hügelsheim. Rufnummer 07229 30 77 00. Hey guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000 and right on there! Wow! So, na, schon mal erstmal schönen Dank für den Besuch am vergangenen Samstag in Rottweil. Und ich grüße alle, die zu Hause im Radio mitgehört haben. Wir haben eine deutsche Welle-Party gehabt. Und der Peter Schilling ist natürlich ganz, ganz stark angekommen. Da haben wir riesen Polonaise und alles, was dazu gehört. Auch am Sonntag in Speichinger haben wir eine riesengroße Bühne aufgebaut. Übrigens, den Trailer gibt es auch zum Mieten. Da muss man dann bei mir anrufen oder hier. Und da haben wir mal Power gemacht, dass alles zu spät war. Kommenden Samstag ist Charlie 2000 in Denkingen, in der Festhalle Denkingen. Einlass ab 20 Uhr. Und wenn einer meint, dass nach Fasching die Stimmung vorbei ist, wird sich mal täuschen. Da geht's immer noch rund. Enjoy the show, tell what we make and listen the plays on which we hear. We give you fun and whatever you need. We have power, listen, we are the greatest. On the road again. Hey, we're Charlie 2000. On the road again. We're Charlie 2000. On the road again. With Charlie 2000. On the road again. Hey, with Charlie 2000. On the road again. With Charlie 2000, yeah. On the road. Übrigens, im März ist er noch dran, Altenheim dran, Söllingen, bei Rastatt. Unter anderem. Nein, oh bitte nicht schon wieder. Von Disco-Fieber flattern mir die Glieder. Das ist mir egal. Jetzt kommt die Nummer 1 seit Wochen in England. Und bei uns ganz langsam im Steigen. Aber ich bin mir ganz sicher, dass im Kommen ist. Here, come. Come on everybody, to Unlimited. Let me say yeah. hearing? I tell you this, cause there's no limit. Die neue, ganz neue Dude Limited, No Limit. No village deep, no mountain too high. Reach the top, touch the sky. You try to diss me, cause I sell out. I'll make you take no when I'm proud. 20:41 Uhr. Rosenmontag, Spezial, Nachtschwärmer. Ah, der Ehemann stürzt ins Schlafzimmer. Schnell, Helga, zieh dich an, das ganze Haus brennt. Er ertönt aufgeregt eine Stimme aus dem Kleiderschrank. Rette die Möbel, rette die Möbel. Christmas Montagsstimmung mit Jive Bunny unter anderem. 20 Uhr 6. Ja, jetzt müssen wir erstmal einen trinken da. Ab 20 Uhr laut Infratest das meistgehörte private Abendprogramm in ganz Baden-Württemberg. Radio, Ladies First, Radio, Ladies First. Nun, liebe Kinder, gibt Schein nach. Etwas mitgebracht. Nämlich unser Gewinnspiel. Ja, ja, ja, ja. Und das ist auch ein bisschen faschingsmäßig angehaucht. Da kommt jetzt ein kleines Stückelwerk, ein Cutwerk. Fünf Interpreten brauche ich, sie sind weit mehr. Okay. Los geht's. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Bang, bang! Küss die Hand, schöne Frau, ihre Augen sind so blau. Los, Vater, komm in die Socken, jetzt kommt's! Volle Granate, Renate, Renate, Renate, Renate. Vollgami, Vollgami, Vollgami, ja, ja, ho. Wir können uns buchen für alle Zwecke. Eine Sterne in Athen. Ja, hat ein Telefon. Auch ich hab ihre Nummer schon. Hier ist unser Gewinnspiel. Heute wackelt hier die Wand an der Nordseeküste. Kreuzberger Nächte sind lang. Banküberfall. Tut 07229 30 77 30. Tut tut tut tut tut tut. Man nehme den Hörer in die Hand. Telefon, glaubt er weiß die Nummer schon. Doch mangels Konzentration kommt's zur Eskalation. Und das geht so. Ich versuch's den ganzen Tag, weil ich was zu sagen hab. Grübel, grübel, Kummer, Kummer, wie war nur die Nummer? Grübel, grübel, Kummer, Kummer, wie war nur die Nummer. Wüsste ich nur, wo sie steht, sonst bin ich doch nicht so blöd. Hallo, Bussi Bär, ich bin die Helga. 07 229 30 77 30. So, in unserem Gewinnspiel waren natürlich einige bekannte Stücke drin. Da bin ich mal gespannt, was jetzt rauskommt um 20.54 Uhr. Mein erster Kandidat ist der Rainer aus Iffezheim, er ist 29. Iffezheim ist ja ganz bei uns in der Nähe, Rainer. Richtig. Und du bist heute nicht auf dem Fasching? Oh nein, ich muss mich erholen am Wochenende. Ach so, das ist klar, dann hast du schon Feuer zugelegt. So, Rainer, wir sind alle ganz Ohr hier. Also, ich sag mal, ich hab mal die Bengel, EAV, Trio, Gott mit Wendehals, Dieter Hallervorden, Helga Feddersen, bei der Mörfengang, Klaus und Klaus und Gebrüder Blattschuss. Ganz genau! Stimmt! Und das gibt den CD für dich! Rainer, bleib bitte dran! Ja. Super! Nachtschwärmer, hier ist der Aufsteiger der letzten zwei Wochen. Und wir haben sie hier als eine der ersten gebracht. Hier ist er! We'll be right back. Tja, nach dem neuesten Blick auf die Media-Kontrollliste ist sie jetzt unter den ersten 20.